ihr für euch und ihr für uns. Ich spür heute noch diesen ersten Wind, diesen ersten Zug am Segel. Ohne Kurs und Ziel, nur die Fahrt im Sinn, kamen wir an Deck zusammen. Ich hör heute noch eure Gruß, Ahoi, und ich seh euch vor mir stehen. So fing unsere erste Reise an. So ging er los, der lange Weg. Was haben wir nicht gemeinsam erlebt? Wir zogen aus, keiner wagte zu hoffen auf euren Beistand im Auge des Sturms. Doch von Beginn an, so stehen wir geschlossen, wir für euch und ihr für uns. Von den Gewalten der See ungebrochen, wir sind verschworen, so wie keiner sonst, wir für euch und ihr für uns. Eure Kraft, sie allein hat uns getragen. Es ist alle Zeit eure Leidenschaft, die uns weiter segeln lässt. Wir sind stolz darauf, dass ihr bei uns seid, und wir fahren in eurem Namen, wo immer das Ziel der Reise ist. Wohin er geht, der lange Weg, was haben wir dann gemeinsam erlebt? Wir zogen aus, keiner wagte zu hoffen auf euren Beistand im Auge des Sturms. Doch von Beginn an, so stehen wir geschlossen, wir für euch und ihr für uns. Von den Gewalten der See ungebrochen, wir sind verschworen, so wie keiner sonst, wir für euch und ihr für uns. Noch diesen ersten Wind, diesen ersten Zug am Segel. Ohne Kurs und Ziel, nur die Fahrt im Sinn, stürmen wir die weite See. Und egal was kommt, welcher Sturm euch trifft, irgendwo auf euren Wegen,